Beim letzten Ton des Glockenspiels blinken die Lämpchen, die Weichen. Das Blechmännchen mit der roten Mütze schnellt auf dem Absatz herum. Seine Kelle schwingt hoch und die Spielzeugeisenbahn hinter dem Schaufenster surrt durch die Landschaft aus Holz und Pappe davon. Mulden, Dörfer, ein himmelblau durchgepinselter Bach, Brücken, Tunnel, Serpentinen, Gebirge und Meer. Und darüber Watteflocken aus dem Nirgendwo eines Himmels. Draußen im dünnen Dezembernieseln bleiben die Leute für eine Weile stehen. Manche versuchen vorzudrängen, doch die an der Schaufensterscheibe verteidigen stumm wie Bleisoldaten ihr Stück Bürgersteigpflaster. Der Mann in der Lederjacke zum Beispiel. Fahrer der Autobuslinie K, 35. Auf dem Weg vom Depot nach Hause bummelnd. Nach einer Rast in der Stehbierhalle. Die leere Aktentasche eingerollt unterm Arm. Der Mann in der Lederjacke blickt auf die Spielzeugeisenbahn hinter der Schaufensterscheibe und denkt. Der Bahnhof ist neu. Das Stellwerk auch. Automatisch jetzt. Einmal auf den Knopf drücken und alles geht von selbst. Die Lichter, die Züge, das Auto, die Schranken, der Leuchtturm, der Kran. Bloß noch hinzugucken braucht man. Das ist alles. Sich daneben legen und hingucken. Nicht aufpassen, keinen Finger krumm machen. Nur die Wattefätzchen bewegen sich nicht. Sie hängen immer noch vergessen in der Luft. Die Erde bleibt ohne Schnee. Auch bei uns gab es in den ersten Jahren Wattefätzchen auf dem Weihnachtsbaum. Jetzt haben wir irgendein Pulver. Und wenn schon Schnee sein muss, macht sich das Pulver besser als Watte. In ein paar Tagen ist es wieder soweit. Dann wird Gertrud auf den Hocker steigen und das Zeug über den Baum schütteln und dabei die Büchse so zimperlich halten, als streute sie sich Haarpuder auf den Kopf und müsste sparen. Das Pulver wird auf den Zweigen kleben. Das Pulver wird auf den Boden und auf dem Teppich rieseln. Aber ich werde nichts sagen. Ich werde lächeln. Auch wenn man es durch alle Zimmer tritt. Denn Schnee stimmt so friedlich, sagt Gertrud. Schnee und Weihnachtsbaum. Lieber sehe ich's von fern. Lieber sitze ich am heiligen Abend im Bus und fahre die Leute zwischen Depot und Schwarztalstraße wie früher. Ich muss also noch den Weihnachtsbaum kaufen. Muss sehen, dass ich ein schönes Bäumchen finde. Dichte Äste, gleichmäßig gewachsen. Auch einen Ständer mit Wasserrinne werde ich kaufen, damit er nicht nadelt. Denn ich habe Gertrud gern. Und ich werde mich nicht mehr gehen lassen wie im Jahr nach der Hochzeit. Aber wer weiß denn vorher alles so genau? Man verliebt sich im Grünen, aber wer weiß denn, ob man auch im Schnee noch zusammenpasst? Dabei war ich noch 2 Tage vor Weihnachten ahnungslos. Willst du nicht den Christbaum kaufen, sagte Gertrud. Wozu ein Christbaum? Weihnachten ist ein Fest für Leute, die Geld haben. Wir hatten das nie. Vater war ein Krüppel, vom Baugerüst gefallen. Mutter ging waschen und putzen ihr Leben lang. Weihnachten bekam sie Gebäck für die Kinder. Manchmal ein Taschentuch. Aber ein Christbaum? Nee, damit weiß ich nichts anzufangen. Ich sah Christbäume nur bei anderen Leuten durch die Fenster. Und am Heiligabend sagte Gertrud nochmal, willst du nicht den Weihnachtsbaum kaufen? Vielleicht hätte ich ihn geholt, ihr zuliebe. Ein paar Bäumchen lagen noch an der Ecke. Ein struppiger Rest im gefrorenen Schneematsch. Das war morgen. Um 4.50 Uhr startete ich im Depot. Aber dann am Biberberg verging mir der Gedanke an Weihnachten. Die 30, 40 Leute hinter mir dusselten mit den Köpfen hin und her. Nur der Junge mit den Ohrenschützern las schon im Lehrbuch, wie jeden Morgen. Und der Junge war es dann auch, der einfach losbrüllte, als der Wagen ins Rutschen kam. Passierte ja nichts. Der Bus stand quer, aber er stand doch. Und nur die Leute benahmen sich, als seien wir schon beim Sturz in den Abgrund. Das trug ich dann den Tag mit herum. Bleigewichte in allen Gelenken. Und kam nach Hause, hatte das Bäumchen nicht, hatte es vergessen. Und Gertrud weinte, noch bevor ich erklären konnte. Ich schmiss die Tasche hin, lief weg, wie ich war, in die Kneipe, an der Ecke. Und als die zumachte, weil der Wirt mit seiner Frau Weihnachtslieder singen wollte, in die nächste und übernächste. Bis ich das Mädchen aufgabelte, die auch keinen Christbaum gekauft hatte. Ich weiß nicht, wie hieß sie doch gleich. Und erst nach Mitternacht kam ich nach Hause. Die Glocken von der katholischen Kirche, Gertrud im Bett wie ein kalter Fisch. Dabei ahnte sie nichts. Nur das Bäumchen und heiliger Abend und... Männchen aus Blech mit roter Mütze. Und wenn sich's rumdreht, ebt's die Kelle. Der Zug fährt ab. Der Lokführer sieht raus. Püppchen sehen raus. Püppchen in jedem Wagen. Und alle mit einem Gesicht, als wollten sie verkaufen und wüssten nicht was. Sophiechen könnte ich so ein Püppchen noch kaufen. Für ihre Puppenstube. Die Puppenstubenpüppchen von Gertrud findet sie altmodisch. Die Kleider gehen bis an die Knöchel. Stiefel haben sie an, Häubchen auf dem Kopf. Aber wahrscheinlich stammen sie noch von der Großmutter. Und Sophiechen will nichts Altes, denn die Nachbarskinder spielen auch nicht mit alten Püppchen. Aber die große Puppe bekommt sie doch. Gertrud kaufte sie. Blaue Augen, rote Haare, lackierte Fingernägel. Sophiechen wird für den Abend beschäftigt sein mit dem Ding. Sie muss sich einen Namen ausdenken. Auf dem Couchtisch unterm Tannenbaum wird die neue Puppe liegen. Die kleine Frisiergarnitur und das neue Kleidchen daneben. Sophiechen muss ein Gebet hersagen, bevor sie hingehen darf. Am Baum werden 5 Kerzen brennen. Ich bin froh, wenn sie runtergebrannt sind. Gertrud wahrscheinlich auch, denn Sophiechen ist zappelig. Man muss auf dem Sprung sein, damit nichts passiert. Aber Gertrud ist dagegen, dass ich elektrische Kerzen anschaffe. Echte Kerzen sind viel stimmungsvoller, sagt sie. Elektrisches Licht ist zu kalt. Es ist kein heiliger Abend mehr. Die halbe Stunde, die die richtigen Kerzen brennen, die halbe Stunde heiliger Abend, muss einer von uns auf Sophiechen aufpassen. Meistens ich. Denn Gertrud geht nach 5 Minuten in die Küche, das Essen machen. Dann sitze ich da, mein Geschenk in der Hand. Es war noch keine Zeit, Gertrud den Toaster oder die Bodenvase zu überreichen. Und ich probiere mit Sophiechen das Essen der Puppenstubenküche. So hat sich's eingelaufen mit den Jahren und einstweilen wird sich nichts dran ändern. Auch an dem Geruch aus der Küche nicht, denn Gertrud besteht auf dem Rehragout, damit ich bei Kräften bleibe. Ja, und während ich mit Sophiechen allein bin und den Tannenbaum, das aufgeklebte Schneepulver, die Glöckchen und Glaskugeln und die 5 Kerzen ansehe, wird mir unser erster heiliger Abend einfallen. Die Bäumchen im gefrorenen Schneematsch, der Biberberg, der Junge mit dem Lehrbuch, das Mädchen. Wie hieß die doch gleich? Und Gertrud hat noch immer keine Ahnung. Denkt nur, ich hätte mich irgendwo volllaufen lassen. Und wenn Sophiechen das Puppenstubenessen bringt, bin ich entschlossen, die Wahrheit zu sagen. Die Flämmchen am Baum machen das Sprechen so leicht. Ich muss dir was beichten, Gertrud. Damals, weißt du, damals habe ich... Aber ich liebe dich doch. Du darfst es nicht zu schwer nehmen. Tut mir auch wirklich leid. Es war aber das einzige Mal, ganz bestimmt. Und ich hätte es dir auch schon längst... Naja, wenn die Angst nicht wäre, wie du es aufnimmst, ich möchte dich doch behalten. Deshalb. Aber dann klappert's von der Küche über den Flur durch die Tür auf den Tisch. Gertrud wird ihren Schopf aufnadeln und sagen, willst du mit Sophiechen die Kerzen ausblasen? Und die Flämmchen werden verlöschen. Der heilige Abend ist zu Ende. Bis auf das Weihnachtslied nach dem letzten Bissen Pudding. Der Pudding ist immer derselbe und das Weihnachtslied ist immer dasselbe. Gertrud und Sophiechen singen es leise, die Nachbarn sollen es nicht hören. Das Weihnachtslied soll im Zimmer bleiben. Und obwohl wir so unter uns sind, ist mir komisch dabei. Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Ich suche mir ein Teppichmuster unter dem Tisch und wünsche mich weit weg, in den Bus zwischen Depot und Schwarzdahlstraße. Die Unfeierlichen, die sind jetzt unterwegs. Und ich muss mit meinen Augen einem Teppichmuster nachlaufen. Erst beim tiefen Atemholen von Gertrud sehe ich wieder hoch. Sehe Sophiechen an, die neue Puppe an sich pressen wird, denn sie weiß, sie muss dann ins Bett. Und während Gertrud Sophiechen versorgt, werde ich das Geschirr in die Küche tragen, weil heiliger Abend war. Werde die Flasche Sekt aus dem Eisschrank holen. Und dann werden wir auf der Couch sitzen und ich sage, hoffentlich ist morgen kein Glatteis. Glatteis am ersten Feiertag ist schlimm. Die Streukolonnen machen nur schnell oben hin, damit man sieht, dass sie da gewesen sind. Na, und Gertrud wird sagen, vielleicht hast du nächstes Jahr am ersten Feiertag frei. Sollen doch die Unverheirateten fahren am ersten Feiertag. Na, der Abend ist wieder wie jeder Abend. Nur der Sekt steht da. Und der Christbaum erinnert noch an die Flämmchen. Aber in 2 Wochen wird auch der Christbaum draußen auf der Asche liegen. Die Kinder spielen noch ein bisschen dran rum, bis er auch den Kindern zu schmutzig geworden sein wird. Und wenn ich im Januar irgendwann runter in den Hof gehe, um den Rest klein zu machen, dann werde ich denken, wozu haben sie dich überhaupt abgeholzt? Lohnt ja nicht. Hätt's noch schön groß werden können. Schade ums Geld für die halbe Stunde. Der Mann in der Lederjacke schiebt sich langsam vom Schaufenster fort und verliert sich unter Bummlern und Eiligen in den Lichtern der Läden und Straßenlaternen, die im nassen Asphalt verschwimmen. Weihnachten rückt näher. Im Kalender steht's, auf Postkarten steht's. Der Adventskranz beginnt schon zu nadeln. Bald wünscht man sich ein frohes Fest. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Vor dem Schaufenster, hinter dem unentwegt Züge kreisen, Kräne schwenken, Seilbahnen gleiten, Blechmännchen um die eigene Achse drehen, rücken die Leute zusammen, andere schieben sich vor. Die Frau mit den billigen Schuhen zum Beispiel. Rentenempfängerin, 66. Flüchtling von der böhmisch-sächsischen Grenze. Auf dem Weg zum Schlachter, zum Milchmann, zur Bäckerei. Den Einkaufskorb mit dem Portemonnaie in der Hand. Die Frau mit den billigen Schuhen blickt auf die Spielzeugeisenbahn hinter der Schaufensterscheibe und denkt. Die vielen Lichter. Die vielen Lichter. Am Bahnhof. In der Stadt. Am Hafen. In der Dorfstraße. An der Hütte im Gebirge. Und die Züge sind Lichterketten, die zusammenfinden und auseinanderlaufen. Untergehen, wiederkehren. 100 kleine Lichter. Wieder heim. Wenn die übrig gebliebenen Bergleute und Engel und Räuchermännchen auf dem Regal aufgereiht stehen und Erich jeden zwei Kerzen aufsteckt und ich sage, Erich, du bist verrückt. Der ganze Wochenlohn. Und wir haben noch nicht mal Butter auf Weihnachten. Lieber packe ich die ganze Ware, gehe nach Annaberg rüber, lauf von Haus zu Haus heute Abend. Bestimmt braucht noch mancher einen Engel. Und wenn's nur ein kleiner ist. Aber Erich sagt nichts, sagt kein Wort, steckt weiter Kerzen auf, rückt die unverkauften Bergleute, Engel, Räuchermännchen in die Reihe. Und ich weiß ja, Unsinn ist, dass ich ihm mit Schimpfen komm. Erich hat das ganze Jahr über Kerzenstummelchen gesammelt, damit die Unverkäuflichen, wenn schon übrig geblieben, nicht leer dastehen Heiligabend. Denn Weihnachten ist ihr Tag. Und das erste Weihnachten ganz besonders. Frisch sehen sie noch aus. Neu angezogen in der eben getrockneten Farbe. Die gekreuzten Hämmer leuchten in Gold von den schwarzen Kappen der Bergleute. Ihr Gesicht, der schwarze Schnauz unter der Nase ist noch nicht verrußt vom Kerzenlicht. Die weißen Hosen haben noch keine Stockflecken angesetzt. Und was für ein Fest, wenn die vielen hölzernen Männer Lichter tragen und im Flackern lebendig werden. Vielleicht hast du es verstanden, Erich. Ich weiß ja nicht. Aber mir ist jedes Jahr bange vor so viel Licht, vor so viel Feierlichkeit. Mir sacken die Knie weg, wenn ich den Kleinen an der Hand hab und du die Tür aufmachst und sagst, komm. Dabei weiß ich nicht mal, wo du begraben liegst, Erich. Wir mussten fort, leben weit weg vom böhmischen Erzgebirge. Der Hafer wird reif hier in jedem Sommer. Weizen bauen sie an, ist ein reiches Land, wo wir jetzt wohnen. Aber Bergleute, Engel und Räuchermännchen gibt's nicht. Auch keine Pyramiden. Der Kleine, den ich damals an der Hand hatte, der Kleine ist groß geworden. 26. Geheiratet hat er. Eine von hier, Ingrid heißt sie, eine Brünette. Der ich nicht in die Küche komm, denn die sieht's nicht gern. Bin lieber draußen unterm Rittersporn. Unter Rettichen und Weißkohl in der Gärtnerei, die Werner gepachtet hat. Die kommen gut aus, die beiden. Butter gibt's jeden Tag. Sogar ein Auto haben sie schon. Ein schöneres als der Fabrikant Tachlack in Teschen. Und auf Weihnachten wollen sie einen Fernseher kaufen. Auch das Blechauto fährt. Kurven, Brücken und Tunnel. Ein Mann sitzt drin. Eine Sportmütze auf dem Kopf. Alles aus Blech. Spielzeug ist bloß. Spielzeug für Weihnachten. Aber Weihnachten und kein Bergmann. Die Bergleute sind verbrannt. Die Flammen schlugen aus der Werkstatt, als ich mit den Kindern wegrannte. Die Bergleute, Engel und Räuchermännchen blieben zurück. Die Flammen waren ihr letztes Fest. Vergangenes Jahr schenkte mir Werner zu Weihnachten ein Räuchermännchen. Ist keins wie bei uns. Kein Katzelmacher, kein böhmischer Hausierer mit runden, steifen Mut und Reibeisen in der Hand. Ein Zwerg ist es, mit spitzer Kappe, klein und fest. Aber Werner hätte ihn mir lieber nicht schenken sollen. Werner machte die Tür auf, wie sein Vater die Tür aufgemacht hat, und sagte, jetzt dürft ihr kommen. Der Kleine vorn weg. Ingrid hielt ihn an der Hand, damit er sich nicht vor dem Weihnachtslied auf sein Spielzeugauto stürzte. Wir sangen das Weihnachtslied. Und ich roch es schon. Roch den Weihrauch, sah die dünne Wolke durchs Zimmer ziehen. Waagerecht zog sie sich zum Christbaum, erreichte die erste Kerze, wirbelte hoch, ganz wie bei uns. Und als das Wölkchen über der Kerze zerflatterte, war das Weihnachtslied zu Ende. Einen Augenblick war Stille, bis Ingrid sagte, was ist denn das für ein Qualm? Werner drehte sich um, lachte und sagte, ein Räuchermännchen aus dem Erzgebirge, für Mutter. Aber Ingrid lachte nicht. Ingrid zog den Mund zusammen, nahm das Räuchermännchen vom Tisch, gab es mir und sagte, tu's raus, das riecht ja entsetzlich. Ich stand in der Mitte der Stube, sah den Baum in der Ecke. Der Kleine saß schon drunter, hatte sein Auto, seine Bauklötzchen entdeckt. Ganz, ganz fern sah ich alles. Und ganz fern hörte ich Werner sagen, eine Erinnerung ist das für Mutter. Versteh doch bitte. Aber Ingrid verstand nicht, wollte gehen, wollte den Rauch der Räucherkerze nicht ertragen, der dem hohlen Männchen zum Mund herauswehte. Ich spürte den heißen Zwerg in meinen Händen und die Wärme gab mir meine Gedanken zurück. Was soll mir das hölzerne Räuchermännchen, wenn es den Frieden tötet, dachte ich. Und der Frieden geht auf schwachen Beinen hier im Haus. Warum? Weil Ingrid Werner nicht mit mir teilen möchte. Wenn ich nur wüsste, wohin, ich wäre längst weggezogen. Vielleicht könnte ich über Weihnachten zu Herbert fahren, zu unserem Zweiten. Ingrid sprach öfter davon in diesen Wochen. Am 24. morgens könnte ich schon fahren, sagt sie. Und sie würde schon fertig in der Gärtnerei. Und ich könnte auch über Neujahr bleiben. Da gibt's wenig Geschäft. Sollt mich mal bei Herbert ausruhen. Ja, aber Herbert antwortet nicht auf meinen Brief. Er hatte wohl noch keine Gelegenheit. Ach, das Meer. Und der Zug hält am Hafen. Hält kurz, bis der andere Zug vorüber ist. Die Lichterketten gleiten zusammen und wieder auseinander. In die Stadt mit dem Bahnhof. Und durch den Wald ins Gebirge. Tannen stehen da. Anders als die Spielzeugtannen bei uns daheim. Vielleicht antwortet mir Herbert noch. Vielleicht schreibt mir unser Zweiter noch, dass ich Heiligabend bei ihm sein kann. Hatte wohl keine Gelegenheit bisher, mir zu schreiben. Vielleicht. Die Frau mit den billigen Schuhen schiebt sich langsam vom Schaufenster fort, verliert sich unter Bummlern und Eiligen, in den Lichtern der Läden und Straßenlaternen, die im nassen Asphalt verschwimmen. Weihnachten rückt näher. Im Kalender steht's, auf Postkarten steht's, der Adventskranz beginnt schon zu nadeln. Bald wünscht man sich ein frohes Fest. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Vor dem Schaufenster, hinter dem Unentweg, Züge kreisen, Kräne schwenken, Seilbahnen gleiten, Blechmännchen um die eigene Achse drehen, rücken die Leute zusammen, andere schieben sich vor. Der Herr im grauen Ulster zum Beispiel. Bankbeamter, 52. Sein Auto wartet am Parkplatz, seine Frau beim Friseur. Saß im Café seit Dienstschluss, wollte nicht länger sitzen. Der Arzt hat ihm Bewegung empfohlen. Der Herr im grauen Ulster blickt auf die Spielzeugeisenbahn hinter der Schaufensterscheibe und denkt: Das Auto an der Schranke, wenn der Zug ins Gebirge steigt. Der Gegenzug auf dem Ausweichgleis, wenn die Bahn vom Gebirge herunterkommt. Nach 10 Runden immer noch pünktlich. Auf den Millimeter genau sind sie da. Das Auto, die beiden Züge. Für Leute, die so rechnen können, Umlaufstrecke, Umlaufgeschwindigkeit, sollte es einen anderen Platz geben als hinter dem Ladentisch. Ich sehe sie gern, diese Pünktlichkeit. Und ich freue mich, wie sich alle aufeinander verlassen können. Der Zug auf den Gegenzug, der Sportwagenfahrer aus Blech auf den Schrankenwärter aus Blech, der Zugführer aus Blech auf den Stationsvorsteher aus Blech. Wenn ich so mit den Kollegen, mit den Vorgesetzten, mit Ilse rechnen könnte. Aber ich kann mit ihnen nicht rechnen. Kann sie nicht einkalkulieren, wie der Sportwagenfahrer aus Blech den Schrankenwärter aus Blech. Denn sie denken. Sie lassen sich was einfallen. Überlegen sich dann das Gegenteil und das Ergebnis? Man muss sich sorgen. Ilse sitzt beim Friseur. Eine Stunde, sagte sie. Jetzt werden es 3. Und ich wollte die Zeit vor dem Abendessen für den Brief an den Generaldirektor benutzen. Der Brief. Der blöde Brief. 4 Tage kaue ich schon dran. Es geht ja nicht mehr so weiter. Seit gestern grüßt mich auch der Pförtner nicht mehr. Der Brief, ich muss ihn heute noch fertig machen. Jeder Tag, den ich warte, macht die Sache nur schlimmer. Aber Ilse sitzt beim Friseur, nimmt keine Rücksicht. Und ich stehe hier und sehe mir die Pünktlichkeit einer Spielzeugeisenbahn an. Natürlich könnte ich die Zeit anders ausnützen jetzt. Könnte für Ilse ein Weihnachtsgeschenk kaufen. Aber das war ja nicht vorgesehen. Hab mir auch noch nichts überlegt. Weiß gar nicht, was ich ihr schenken soll. Ein Buch? Sie liest ja kaum. Wäsche? Da falle ich nur rein damit. Genier mich auch, mir sowas auf dem Ladentisch anzusehen. Küche? Keine Ahnung, was da noch nützlich wäre. Eine Reise. Eine Reise irgendwohin. Frankreich, Italien, Rom. 8 Tage Rom über die Feiertage. Was anderes sehen 8 Tage. Keine Wohnung, keine Bank. Wäre das Beste vielleicht. Ruhe habe ich sowieso nicht mit der Geschichte in der Bank. Selbstmordversuch. Und jetzt sieht's aus, als wäre ich schuld dran. Er musste doch wissen, was er riskierte. War schließlich Direktor. Hat es gar nicht nötig, das Geld. Verdiente genug. Und was blieb mir übrig, als die Anzeige zu machen? Sofort, telefonisch. War doch ganz selbstverständlich. Hätte jeder genauso gehandelt. Unterschlagung. Ich verlange ja gar keinen Dank, dass ich es aufdeckte. War meine Pflicht, werde ich dem Generaldirektor schreiben. Aber dass man mir jetzt den Selbstmordversuch zum Vorwurf macht, mich keiner mehr grüßt. Ausgerechnet Weihnachten kommt jetzt dazwischen. Weihnachtslieder. Wäre ganz schön ohne Sorgen. Die Melodie. Wo gehört sie gleich hin, die Melodie? Mein Vater mit dem Taktstock. Taktstock und Schule. Der Spitzbart zitterte über den umgeklappten Ecken des hohen Kragens, wenn mein Vater dirigierte. Und nie war ihm ein Lied gut genug gesungen. Dirigierte auch zu Hause noch. Udo, Wilhelm, Marga, Rosa, Jochen und mich. 2-stimmig, 4-stimmig. Klopfte mit dem Taktstock auf den Tisch, bis einer zu heulen anfing und Vater die Tür hinter sich zuwarf. Nach einer Pause kehrte er wieder, fing mit dem Lied von der stillen Nacht an. Mit dem lockigen Haar, das mir ganz unheilig vorkam. Denn der Knabe mit dem lockigen Haar hieß doch Schmitz. Und Schmitz saß auf der Schulbank vor mir, spießte Schmetterlinge auf ein Holzbrett und bot Schmetterlinge zum Tauschen an. Und natürlich brachte mich der Gedanke an Schmitz aus dem Takt. Der Taktstock fauchte durch die Luft auf meine Hand. Auch wenn schon heiliger Abend war und die Bescherung wartete. Die Bescherung und Weihnachtsgeschichte. Frieden auf Erden. Und ich spürte noch die Striemen des Taktstocks. Weihnachten. Frohes Fest. Fest der Familie. Fest der Furcht. Und ich schwor mir, keine Angst mehr, wenn du groß bist. Geh der Furcht aus dem Weg. Such den Frieden. Irgendwo muss er zu finden sein. Hab keine 6 Kinder, die sich über dich lustig machen. Halte dir Katzen. Katzen sind meistens freundlich. Bringen keine Komplikationen. Um Versetzung werde ich bitten. In eine andere Stadt möchte ich ziehen. In eine Stadt, wo die Kollegen nicht tun, als seien wir in der Schule. Und ich hätte den beliebten Lehrer verpetzt. Muss dem Generaldirektor klar machen, warum ich die Polizei rief und keine Meldung nach oben machte. Muss schreiben, dass der beliebte, aber betrügerische Direktor mit ich weiß nicht wem unter einer Decke hätte stecken können. Wenn ich nicht die Polizei, er wäre gewarnt gewesen, wäre geflohen mit dem nächsten Flugzeug ins Ausland. Die Bank hätte großen Schaden erlitten. Und nur dadurch, dass ich ohne Ansehen der Person sofort meine Pflicht... Pünktlichkeit. Man muss sich aufeinander verlassen können. Auch Weihnachten. Die Kollegen sollten begreifen, dass Weihnachten ist. Man kann nicht leben, wenn man Luft ist für die anderen. Selbst für den Pförtner bin ich schon Luft. Sollten begreifen, dass in einer Bank, schließlich geht es um Zehntausende, um Millionen. Aber die Kollegen haben Mitleid mit ihrem alten Direktor. Selbstmordversuch. Scheußliche Sache. trotzdem seine Sache, nicht meine. Ich will meine Ruhe. Will keine Belohnung, nur meinen Frieden. Will auch Weihnachten feiern. Mich freuen. Freude an Ilse haben. Aber Ilse ist empfindlich. Sensibel, wie sie sagt. Ich weiß vorher nie, wie der Heilige Abend ausfallen wird. Kann nett werden, kann auch ungut werden. Früher dachte ich, ich könnte mir ihre gute Weihnachtslaune erkaufen. Überraschte sie Weihnachten mit dem Auto. Und eine Stunde später stritten wir uns über die Farbe, die sie zu giftig fand. Das Beste, wirklich, wir fahren fort. Heiligabend im Hotel, Heiligabend in der Eisenbahn, Stationsvorsteher, die sich drehen, wie der hier im Schaufenster. Bahnwärterhäuschen, Schranken, Tunnel, Brücken, Dörfer, Städtchen, Gebirge und Meer. Fremde Worte, fremdes Geld, fremdes Essen. Weit weg sind wir dann. Nichts kann uns was anhaben. Kein Kätzchen, kein totes Zimmer, keine Erwartung, kein Selbstmordversuch. Wir genießen die Fremdheit. Genießen es, nicht verstehen zu müssen. Genießen den Frieden. Den Brief an den Generaldirektor werde ich heute Abend noch schreiben. Morgen werde ich beim Personalchef um Urlaub bitten. Und jetzt rasch ein paar Blumen zur Vorbereitung von Ilse. Der Herr im grauen Ulster schiebt sich langsam vom Schaufenster fort, verliert sich unter Bummlern und Eiligen in den Lichtern der Läden und Straßenlaternen, die im nassen Asphalt verschwimmen. Weihnachten rückt näher. Im Kalender steht's, auf Postkarten steht's. Der Adventskranz beginnt schon zu nadeln. Bald wünscht man sich ein frohes Fest. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Vor dem Schaufenster, hinter dem unentwegt Züge kreisen, Kräne schwenken, Seilbahnen gleiten, Blechmännchen um die eigene Achse drehen, rücken die Leute zusammen, andere schieben sich vor. Die Frau im Persianer zum Beispiel. Mitinhaberin einer Wäscherei, 45, war im Zigarrenladen, im Möbelhaus, im Lampengeschäft. Strebt noch ins Modegeschäft und ins Kaufhaus. Weihnachtsfreude zu kaufen für ihre Büglerinnen. Die Frau im Persianer blickt auf die Spielzeugeisenbahn hinter der Schaufensterscheibe und denkt: Solide Arbeit. Ja, sieht man gleich, ist kein billiger Ramsch. Der Bahnhof, die Häuser, die Eisenbahngleise. Wäre was für meine Jungs. Tja, die Anlage könnten sie in ihrem Schlafzimmer aufbauen. Das Gebirge da in die Schrankecke, den Hafen, neben die Tür. Ein Spielzeug wäre das wirklich, ein vernünftiges Spielzeug, endlich. Horst und Erwin würden im Haus bleiben und nicht. Könnt ihr mal reingehen in das Geschäft. Mal fragen, ob die Eisenbahn zu kaufen ist. Ist aber auch möglich, dass ich es nicht schaffe mit dem Geld. Und blamieren will ich mich nicht. 200 können sie kosten. 200, na ja, doch 500. Das müsste man wissen. Weihnachten wird teuer genug dieses Jahr, teurer als letztes Weihnachten, nochmal so teuer wie vorletztes Weihnachten. Aber der Christbaumständer war nötig. Den Christbaumständer, der sich dreht, der den Tannenbaum dreht, drei Weihnachtslieder dazu spielt, den musste ich unbedingt kaufen. Schade nur, dass die Melodien so altmodisch klingen. Ein bisschen nach Großmutters Zeit. Ja, aber immerhin, wir haben wieder was zu zeigen. Und die Jungs können spielen damit. Horst und Erwin würden am heiligen Abend beschäftigt sein, bis das Essen auf dem Tisch steht. Und dann sollen sie ruhig gehen. Sie stören ja nur, wenn Helmut und ich vor dem Fernseher sitzen und einen friedlichen Abend haben wollen. Stören ja nur. Und sie haben doch ihren Spaß dran, wenn sie Heiligabend durch die Straßen rennen und Knallfrösche werfen. Zu meiner Zeit, da gab's das nicht. Aber man muss ja modern denken und wir wollen auch unsere Ruhe, sauer genug verdient. Kann sein, dass Nachbarn klingeln, die Ruhe stören, bestimmt sogar. Denn Horst und Erwin werden ja auch Besuche machen, Kameraden abholen und von den Weihnachtsliederspielen im Christbaumständer erzählen. Und dann werden sie rauf und runter und rüberkommen auf einen Sprung. Wir sollen es bitte nicht stören lassen, nur mal kurz gucken. Ja, aber Helmut muss aufstehen. Den Christbaumständer Motor anstellen und ich muss aufstehen, Stühle anbieten, Likörgläser holen. Aber dann der Moment, in dem sich der Baum zu drehen beginnt. Glitzern wird er, wenn er sich dreht. Der ganze Schmuck wird zur Geltung kommen, die goldenen Tannenzapfen, die Glaskugeln und Silberkringeln. Die alte Heinrich wird sagen, zum Weinen schön. Genau wie damals, als wir den Fernseher Heiligabend das erste Mal anstellten. Wir sind gestört, aber es geht ja nicht anders, denn das Geschäft geht vor, sagt Helmut. Und Helmut hat recht. Und die Nachbarn, die werden jedenfalls sehen, dass es noch nicht bergab geht mit uns. Obwohl jeden Monat einer abspringt und selbst eine Waschmaschine kauft. Vollautomatisch, sagen sie dann. Vollautomatisch. Macht gar keine Arbeit mehr. Aber ab und an werde ich ihnen mal was zum Bügeln bringen. Aber sie kommen nicht mehr. Bügeln selber. Denn die Raten wollen ja auch bezahlt sein. Und die anderen? Die Stammkundschaft. Die anderen werden anspruchsvoller von Jahr zu Jahr. Die Weihnachtskarte allein tut's doch nicht mehr. Im vorigen Jahr schenken wir Spiegelchen. In diesem Jahr tut's auch der Spiegel nicht mehr. Da müssen wir schon Topflappen schenken. Und kleine Engelchen dazu. Ja. Die Treue steigt im Preis. Von Heiligabend zu Heiligabend. Eine Anlage. So ein Spielzeugdorf, das hätte ich mir für meine Püppchen gewünscht. Ich hätte Bauersfrau gespielt mit 20 Kühen und 3 Mägden. Und die Mägde wären auf den Acker gefahren, in den Stall gegangen, hätten in der Küche gesessen. Ich hätte gekocht für 7 Kinder. Für 7 Kinder. Für den Bauern. Für Knechte und Mägde hätte ich in meiner Puppenküche gekocht, hätte Betten an die Luft gehängt, Wäsche gezählt. Wäsche zähle ich auch jetzt. Das blieb von meinen Wünschen. Ich dachte an einen Bauern, an einen großen Hof, nicht ans Geschäft, nicht an Kunden, Nachbarn, wilde Jungs. Püppchen und Bauernhäuser mit grünen Fensterläden zu Weihnachten. Horst und Erwin sollten die Eisenbahn haben, die ganze Anlage in ihrem Schlafzimmer. Ich könnte ja mal ins Geschäft gehen, ich könnte ja mal fragen, ob es verkauft wird. Helmut würde die Sachen mit dem Lieferwagen abholen. Die Jungs hätten ihren Spaß daran. Jeder einen Zug für sich. Jeder eine Stadt für sich. Für den einen den Teil da am Hafen, das Meer und die Schiffe. Und für den anderen die Brücken, die Tunnel, da das Gebirge und den Bahnhof mit dem Blechmännchen, das sich dreht. Ich muss teilen, sonst gibt's Streit, schon am heiligen Abend. Mich selbst sollte ich auch teilen können. Wenn ich an die Jungs denke, ich habe sie doch nicht mehr in der Hand. 13 und 14 sind sie, weiß nicht, was sie treiben und denken. Dachte doch früher, ich würde es immer wissen. Aber das Geschäft geht vor, sagt Helmut. Und Helmut hat recht, wo wären wir denn sonst heute? Und an die Mädchen muss ich ja noch denken. Betriebsweihnachtsfeier in der Wäscherei. Und dem Mädchen muss man was bieten, sonst laufen sie weg. Also zuerst Schürzen für Margot, Barbara, Grete, Renate, Maria. Und dann Strümpfe für Margot, Barbara, Grete, Renate, Maria. Kaffee, Kuchen, Wein, Bier, Likör für alle, Zigaretten, Würstchen, Spiegel, Kämme, Lippenstifte für die Christbaumverlosung. Sieht ja hübsch aus, wenn alles am Baum hängt und die bunten elektrischen Kerzen dazu brennen. Und den Christbaumständer, den werden wir bei der Weihnachtsfeier in der Bügelstube einweihen. Die Mädchen werden gucken, besonders Margot, kann ich mir vorstellen, hat ja noch nie ein richtiges Weihnachtsfest erlebt. Was kann man schon im Waisenhaus bieten? Der Christbaum wird sich drehen, stille Nacht, heilige Nacht. Die Lippenstifthülsen und Spiegel blenden im Licht. Auf dem Tisch vor den Kaffeetassen, da werden rote Kerzen brennen. Und wenn die erste Befangenheit vorüber ist, dann wird Helmut eine hübsche Ansprache halten. Helmut kann sowas, gut. Und die Mädchen werden lachen. Wir stellen dann den Plattenspieler an und tanzen. Seit der letzten Weihnachtsfeier habe ich nicht mehr getanzt. Ich fühle, dass es schön wird. Ausgelassen werden wir sein. Kein Gedanke an das Geschäft, an die Kundschaft, an die automatischen Waschmaschinen, die uns bedrohen. Nein, nein, nein. Wir werden trinken, tanzen, Weihnachtslieder singen, Schlager singen und dann die Lippenstifte, Spiegel und Kämme am Christbaum verlosen. Und um 10 Uhr, da werde ich die Mädchen nach Hause schicken, damit sie mir am nächsten Tag nicht verschlafen sind. Helmut wird den Baum abmontieren, die letzten Bindfäden abschneiden und Baum und Ständer in den Lieferwagen packen und heimfahren. Dass nur nichts liegen bleibt wie letztes Jahr, der Engel für die Christbaumspitze. Ja, das wäre was für Horst und Erwin, die Spielzeugeisenbahn. Und solide ist sie, die würde 5 Jahre halten. Und die Jungs sind alt genug, die nehmen das Zeug nicht mehr auseinander. Sie würden im Haus bleiben, still spielen, anstatt auf die Straße zu laufen und Knallfrösche zu werfen. Helmut sagt zwar, lass sie nur, sie müssen sich austoben, und Helmut hat recht. Aber die Eisenbahn. Die Eisenbahn würde sie doch im Zimmer halten. 6 Uhr Weihnachtslied. Hoffentlich sind Horst und Erwin pünktlich. Ich muss sie nochmals drum bitten. Also 6 Uhr Weihnachtslied und Bescherung. Ach, sie werden schon da sein, die beiden. Sie wissen ja schon, was es gibt. Um 6:30 Essen. Und dann werden noch die sein. Und mit den ersten Nachbarn ist gegen 7:15 zu rechnen. Ja, Blonskis werden natürlich erst später erscheinen, wenn Helmut fernsehen will. Und die alte Heinrich wird sitzen bleiben und zu jedem Bild im Fernsehen Fragen stellen, bis man nicht mehr weiß, was man sieht und was nicht. Ja. Und was übrig bleibt vom Abend, das ist meist nicht sehr viel. Aber das Geschäft geht vor, sagt Helmut. Und Helmut hat recht. Und der Christbaum wird sich drehen. Das ist die Hauptsache dieses Jahr. Stille Nacht, heilige Nacht. Das wird schon den richtigen Eindruck machen. Die Frau im Persianer schiebt sich langsam vom Schaufenster fort, verliert sich unter Bummlern und Eiligen, in den Lichtern der Läden und Straßenlaternen, die im nassen Asphalt verschwimmen. Weihnachten rückt näher. Im Kalender steht's, auf Postkarten steht's. Der Adventskranz beginnt schon zu nadeln. Bald wünscht man sich ein frohes Fest. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Vor dem Schaufenster, hinter dem unentwegt Züge kreisen, Kräne schwenken, Seilbahnen gleiten, Blechmännchen um die eigene Achse drehen, rücken die Leute zusammen, andere schieben sich vor. Der junge Mann mit der Pfeife zum Beispiel. Student der Rechte, 23, holte die Zeitung vom Kiosk wie jeden Abend. Doch schlendert er heute zum Bahnhof weiter? Heimzufahren über die Feiertage. Der junge Mann mit der Pfeife blickt auf die Spielzeugeisenbahn hinter der Schaufensterscheibe und denkt. Meine Spielzeugeisenbahn war aus Holz, nicht aus Blech. Die Lokomotive mit einem hohen Schornstein. Ein Wattebausch hing heraus, das war der Rauch. Ein Tender hintendran, vollgefüllt mit schwarzen Holzstückchen, das war die Kohle. Und dann vier Wägelchen mit dunkelgrün aufgemalten Fenstern und kunstvoll gerafften Stores. An einer Schnur zog ich meine Holzeisenbahn durch die Stube, über große Packpapierstreifen, auf die die Schienen gemalt waren. Schienen, Straßen, Bäche und über die Packpapierlandschaft verteilt Spielzeugdörfer, Hirten und Kuhherden und auch ein paar Bahnhöfe. Holzklötzchen, große und kleine mit roten Dächern, weißen Mauern und blauen Fensterläden. Und an der Brücke über den Fluss der Bauernhof mit dem Schilfdach. Und den Türen, die ich öffnen und schließen konnte. Ich liebte meine Holzeisenbahn und die Packpapierlandschaft. Großvater baute sie Weihnachten auf, solange ich zurückdenken kann. Weihnachten bei den Großeltern. Vater setzte mich in den Zug, ins Schaffnerabteil. Winkte noch ein bisschen, machte kehrt, wie er immer kehrt macht. Fast wie der Stationsvorsteher im Schaufenster hier. Und dann verschwand er hinter der Bahnsteigsperre. Großvater stand neben dem winzigen Bahnhof, wenn ich ankam. Wollte dem Schaffner ein paar Eier geben, die der Schaffner nie annahm. Setzte mich auf das Wägelchen, auf den Kutschbock neben sich, sagte, »Hör«. Und das alte Pferd trottete los über den Feldweg am Wald entlang. Und an der Fichtenschonung wartete schon die Großmutter, die uns entgegengegangen war. Weihnachten bei den Großeltern. Jedes Jahr lag ein neuer Pullover unter dem Baum. Nichts anderes, nur der Pullover. Mal blau, mal grün, mal grau. Und Großvater hatte die Holzeisenbahn aufgebaut. Ich wusste nicht, dass es Weihnachten noch andere Dinge geben könnte. Ich wünschte mir auch nichts anderes, als wieder unter dem Christbaum zu spielen, unter den Zweigen zu liegen, an denen Äpfel und Tannenzapfen hingen. Nur vor den Tanten hatte ich etwas Angst, wenn sie am ersten Feiertag kamen, meinen Kopf streichelten und sagten, armes Kind, schon keine Mutter mehr. Und sieht man denn deinen Vater überhaupt nicht mehr hier? Aber den Vater sah man nicht bei den Großeltern. Vater musste Grundstücke und Häuser besichtigen, musste nach Leuten suchen, die Grundstücke und Häuser kaufen oder verkaufen wollten. Ich verstand nicht, warum, und wahrscheinlich verstanden es auch die Tanten nicht. Bis Vater eines Tages doch zum Hof der Großeltern fuhr, viele Notizen machte und den Tanten mitteilte, er habe einen ernsthaften Interessenten. Die Tanten weinten. Aber die Großeltern lagen schon auf dem Friedhof. Sie brauchten es nicht mehr mit anzusehen, dass aus dem herrlichen Weihnachtszimmer der Empfangsraum eines Waldhotels wurde. Nur ich musste es mit ansehen. Keine Holzeisenbahn, keine Packpapierlandschaft, kein Christbaum mit roten Kerzen, kleinen Äpfeln und dicken Tannenzapfen mehr. Aber ich bin erwachsen und Vater sagt, Weihnachten ist kein Kinderfest. Du hättest doch keinen Spaß mehr dran. So werde ich mich also in die Eisenbahn setzen. Mein Monatsbudget erlaubt es mir, im Speisewagen zu Abend zu essen. Und gegen Mitternacht bin ich zu Hause. Und Vater wird mir zur Begrüßung die Backe tätscheln und sagen, Nett, dass du da bist. Tja. Vater wird die Schreibtischschublade öffnen, zwei Stöße Fotos greifen, vielleicht sind es inzwischen auch drei geworden, und von 25 Jahren Grundstücksmakler-Dasein berichten. Häuser in Weiß, Häuser in Blau, Häuser in Gelb, Häuser mit und ohne Balkon, Miethäuser, Landhäuser, Jagdhütten. Bild für Bild werde ich in die Hand nehmen und werde nicht den Mut finden zu sagen, deine Geschichten, die kotzen mich an. Nimm doch lieber die Zeitung und sei still, wie sonst auch, wenn wir mal zusammensitzen. Ich möchte ein Buch lesen oder an Ursula denken. Aber Vater braucht einen Gesprächspartner. Einmal im Jahr braucht er ein Ventil. Und wenn ihm das fehlt, dann dürfte ihm eines Tages auch der größte Erfolg keinen Spaß mehr machen. Über Erfolg muss man sprechen können, sonst sind es nur halbe Erfolge. Daran sollte ich denken. Und zuhören. Denn von Vaters Erfolgen hänge ich einstweilen noch ab. Die monatlichen Schecks, die sind nicht kleinlich. Ich kann das Studium noch etwas in die Länge ziehen, kann mit Ursula Ferien machen und wenn Vater nicht auf den Gedanken kommt, aus unserem Skiurlaub zu zweit einen Urlaub zu dritt zu machen, dann nehme ich den Heiligen Abend leicht in Kauf. Tja, was bleibt mir über? Ich werde brav alles tun, was er wünscht, werde mich anöden lassen, werde mich quälen lassen. Denn ich finde den Mut nicht. Noch finde ich ihn nicht. Noch nicht. Aber eines Tages wird wieder heiliger Abend sein. In unserer Stube wird ein Christbaum stehen. Eine Holzeisenbahn drunter für unseren Jungen. Ursula wird den Weihnachtsstollen anschneiden und Vater, ich weiß nicht, seine Schecks brauchen wir ja nicht mehr. Wir müssten uns überlegen, ob man ihn doch noch einladen sollte. Wir müssten es uns überlegen. Der junge Mann mit der Pfeife schiebt sich langsam vom Schaufenster fort, verliert sich unter Bummlern und Eiligen, in den Lichtern der Läden und Straßenlaternen, die im nassen Asphalt verschwimmen. Weihnachten rückt näher. Im Kalender steht's, auf Postkarten steht's, der Adventskranz beginnt schon zu nadeln. Bald wünscht man sich ein frohes Fest. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Im Kulturforum hörten Sie heute Die Spielzeugeisenbahn, ein Feature von Peter Adler. Es sprachen Klaus-Jürgen Wusso, Hans Daniel, Karl Fleischer, Georg Eilert, Hermann Schomberg, Wolfgang Wahl, Bertha Drews, Werner Hinz, Katharina Brauren und Ernst Jacobi. Die Regie führte Wolfgang Schwade. NDR3 Nachrichten. 17 Uhr, Bukarest. Der internationale Flughafen der rumänischen Hauptstadt ist am Nachmittag wieder für den Flugverkehr geöffnet worden. Das teilte heute der Chefpilot der österreichischen Ärzteflugambulanz mit. Wie es heißt, ist ein Flugzeug inzwischen in Wien mit Kurs auf Bukarest gestartet. Es hat Medikamente an Bord. Die neue rumänische Führung hatte zuvor zur sofortigen Einstellung aller Kampfhandlungen im Land aufgefordert. In dem über Radio Bukarest verbreiteten Aufruf hieß es, jeder, der sich dieser Anordnung widersetze, werde bestraft. Aus der rumänischen Hauptstadt werden weiterhin Kämpfe zwischen Armeeeinheiten und Anhängern des gestürzten Staatschefs Ceausescu gemeldet. Es heißt, die regulären Streitkräfte würden immer mehr die Oberhand gewinnen. Wegen der Kämpfe in Rumänien sind zahlreiche Hilfstransporte aus westlichen und östlichen Staaten blockiert. Paris. Frankreich ist unter Umständen bereit, eine militärische Intervention in Rumänien zu unterstützen. Außenminister Dumas sagte heute, Frankreich würde bei der Zusammenstellung einer freiwilligen Brigade helfen. Paris müsse hierum jedoch gebeten werden. Dieser Verband könnte dann gegen die Kräfte eingesetzt werden, die in Rumänien noch für den gestürzten Diktator Ceausescu kämpften. Man würde auch eine militärische Intervention der Sowjetunion unterstützen, sagte der französische Außenminister. Moskau halte eine solche Maßnahme gegenwärtig jedoch nicht für notwendig. Hamburg. An den innerdeutschen Grenzübergängen herrscht ein reger Reiseverkehr. Der erwartete Ansturm blieb jedoch aus. Seit Mitternacht können Bundesbürger ohne Visum und Zwangsumtausch in die DDR reisen. In vielen DDR-Gemeinden wurden die Besucher mit Musikkapellen und Geschenken begrüßt. Nach Angaben des Bundesgrenzschutzes verläuft der Reiseverkehr reibungslos. An manchen Übergängen sei der Verkehr geringer als an anderen Wochenenden. Von einigen Passierstellen in Norddeutschland werden allerdings Wartezeiten gemeldet. So zum Beispiel in Lauenburg und Bad Harzburg. Viele Staus sind nach Angaben der Grenzschutzdirektion Koblenz darauf zurückzuführen, dass Bundesbürger nicht den notwendigen Reisepass bei sich haben. Aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind seit Mitternacht rund 42.000 Bundesbürger in die DDR gereist. Berlin. Auf die besondere politische Situation, in der das Weihnachtsfest in Deutschland in diesem Jahr begangen wird, haben heute der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche Kruse und der katholische Bischof von Berlin Sterzinski hingewiesen. Der EKD-Vorsitzende Kruse sprach von einer Zeit großer Wandlungen. Es gebe einen Aufbruch zu neuen Ufern. Nach 1945 habe man geglaubt, dass der christliche Glaube im Westen Europas besser aufgehoben sei als im Osten. Aber jetzt komme auch dort die Wahrheit zum Leuchten. Der katholische Bischof Sterzinski sagte, das Weihnachtsfest könne angesichts geöffneter Grenzen mit Dankbarkeit gefeiert werden. Viele, die jahrzehntelang getrennt waren, könnten wieder zusammenkommen. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz Lehmann kritisierte heute in einer Ansprache in einem Jugendheim Gewalt gegen Kinder. Moskau. Der Kongress der Volksdeputierten hat die Geheimprotokolle des Hitler-Stalin-Paktes von 1939 für null und nichtig erklärt. In einer heute verabschiedeten Resolution heißt es, sie hätten die Souveränität von Drittstaaten verletzt. Damit hat die Sowjetunion erstmals offiziell die Existenz dieser Zusatzprotokolle zugegeben. In den Dokumenten waren Estland, Lettland und Litauen zur sowjetischen Einflusszone erklärt worden. Die Länder wurden 1939.